Dann wieder Kiel, 2002. Das Institut für Weltwirtschaft, das übrigens zu 100% aus Steuermitteln finanziert wird, veröffentlichte unter dem Namen des damaligen Vorsitzenden Horst Siebert 75 Punkte gegen die Arbeitslosigkeit. Ein Papier, das die Angst vor der Arbeitslosigkeit in Deutschland nutzte, um allerlei Repressionen vorzuschlagen. Punkt 26. Große Risiken nehmen wir den Menschen ab, kleine Risiken tragen diese selbst. Damit ist unter anderem der mehrtägige Lohnausfall bei Krankheit gemeint. Punkt 63. Die Politik definiere durch die Sozialhilfe ein Einkommen bei Nichtarbeit. Ein Problem, denn je höher das Einkommen aus Nichtarbeit, desto höher die Tariflöhne für untere Lohngruppen, umso höher ist dort die Arbeitslosigkeit. Denkt man das weiter, bedeutet es, dass sich auf die unteren Lohngruppen einfach verzichten lässt. Ihre Arbeit ist egal. Denn wenn man sie wirklich brauchte, würde man ja alles daran setzen, sie auch zu bekommen, zum Beispiel durch höhere Löhne. Punkt 65. Sanktionen solle man verstärkt anwenden, die Regelsätze außerdem senken. Punkt 75. Es mag einem das Herz brechen, aber auch der Arbeitsmarkt ist ein Markt.